Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 625 an Goethe, Jena, den 19. Juli 1799. Ich habe mir vor einigen Stunden durch Schlegels Lucinde den Kopf so taumelig gemacht, dass es mir noch nachgeht. Sie müssen dieses Produkt wundershalber doch ansehen. Es charakterisiert seinen Mann sowie alles Darstellende besser als alles, was er sonst von sich gegeben, nur dass es ihn mehr ins Fratzenhafte malt. Auch hier ist das ewig Formlose und Fragmentarische und eine höchst seltsame Paarung des Nebulistischen mit dem Charakteristischen, die sie nie für möglich gehalten hätten. Da er fühlt, wie schlecht er im Poetischen fortkommt, so hat er sich ein Ideal seiner selbst aus der Liebe und dem Witz zusammengesetzt. Er bildet sich ein, eine heiße, unendliche Liebesfähigkeit mit einem entsetzlichen Witz zu vereinigen, und nachdem er sich so konstituiert hat, erlaubt er sich alles, und die Frechheit erklärt er selbst für seine Göttin. Das Werk ist übrigens nicht ganz durchzulesen, weil einem das hohle Geschwätz gar zu übel macht. Nach den Rhodomontaden von Griechheit und nach der Zeit, die Schlegel auf das Studium derselben gewendet, hätte ich gehofft, doch ein klein wenig an die Simplizität und Naivität der Alten erinnert zu werden. Aber diese Schrift ist der Gipfel moderner Unform und Unnatur. Man glaubt, ein Gemengsel aus Waldemar, aus Sternbald und aus einem frechen französischen Roman zu lesen. Zum Aufsatz über den Dilettantism haben die weimarischen Herren und Damen gestern, wie ich höre, neuen Stoff dargereicht, da ein Privattheater dort eröffnet wurde. Man wird sich also wenig Freunde unter ihnen machen, aber die Jenenser können sich trösten, dass man eine gleiche Justiz ergehen lässt. Von der Maria Stuart werden sie nicht mehr als einen Akt fertig finden. Dieser Akt hat mir deswegen viel Zeit gekostet und kostet mir noch 8 Tage, weil ich den poetischen Kampf mit dem historischen Stoff darin bestehen musste und Mühe brauchte, der Fantasie eine Freiheit über die Geschichte zu verschaffen, indem ich zugleich von allem, was diese Brauchbares hat, Besitz zu nehmen suchte. Die folgenden Akte sollen, wie ich hoffe, schneller gehen, auch sind sie beträchtlich kleiner. Sie brauchen also das Unglück aus Lobeda nicht, desto schlimmer, hätte ich bald gesagt. Mir ist bei dieser Nähe der betagten Freundin schlecht zumute, da ich für alles, was drückt und einengt, gerade jetzt sehr empfindlich bin. Beiliegendes Buch bitte ich an Vulpius abgeben zu lassen. Leben Sie aufs Beste wohl. Die Frau grüßt Sie. Den August haben wir gestern hier gehabt. SCH